Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Willkommen zu unserem Hörspieltermin. Wir beginnen mit einem halbstündigen Auszug aus Post-Production, der begleitenden Sendung zu dem zweiteiligen Hörspiel Poes Pym nach Edgar Allan Poes Roman Die Geschichte des Arthur Gordon Pym aus Nantucket. Direkt anschließend dann als Ursendung Die Toten von Feuerland, die wahre Geschichte des Jemmy Button. Ein Hörspiel von Ulrike Hage und Andreas Ammer. Beide Hörspiele, das zweiteilige Poes Pym wie auch Die Toten von Feuerland, stehen auf der Hörspiel-Feature-Website von Deutschlandfunk Kultur zum Nachhören und als Download bereit. Vielleicht erinnern Sie sich, Alan's Parsons Project. 1976 erschien die LP Tales of Mystery and Imagination, inspiriert vom Werk Edgar Allan Poes. Mitbegründer der Band und Poe-Enthusiast war der Komponist Eric Wolfson. Sein letztes Projekt, die deutschsprachige Fassung seines Musicals Edgar Allan Poe, konnte er nicht mehr beenden. Er starb im Dezember 2009. Auch Lou Reed befasste sich mit Poes düsteren Erzählungen. 2003 erschien das Album The Raven. These are the stories of Edgar Allan Poe. Not exactly the boy next door. Tell your tales of horror, then he'll play with your mind. If you haven't heard of him, you must be dead or blind. These are the stories of Edgar Allan Poe. Not exactly the boy next door. Post-Production von Carsten Hoop. Januar, da gehen wir raus. Nee, da gehen wir. 17. Januar ist noch drin oder schon weg? Nee, 17. Januar nehmen wir noch als Datum. Als Datum. Okay. Und dann nehmen wir aus dem von Seite 17, was Pim sagt, wir waren jetzt um 8 Grad weiter nach Süden vorgedrungen. Da geht's wieder rein. Bis milder wurde, aber nur die 6 Zeilen und dann wieder raus. Ja. Bis zum 18. Januar. Sozusagen raus. Gucken. Ein Hörspielstudio am Stadtrand von Berlin. Der Münchner Verleger, Autor und Regisseur Michael Farin arbeitet gemeinsam mit dem Komponisten Zeitblom an der Fertigstellung eines zweiteiligen Hörspiels, Poes Pym. Wir brauchten nicht lange, um alle Teile der Insel zu erforschen. Die Geschichte des Arthur Gordon Pym ist der einzige Roman des Schriftstellers Edgar Allan Poe. Ein Hauptwerk der nordamerikanischen Literatur, ein schäumender Cocktail aus Elementen verschiedener Genres, Jugendbuch trifft Bildungsroman, Satire, Expeditionsbericht, ein Schuss Mystik, ein bisschen Science Fiction, Apokalyptik und Allegorie. 1838 erschien das Werk in Buchform. Die Rezensenten waren verwirrt. Der Band ist von der Geschichte her hochinteressant, gut geschrieben. Und für den Liebhaber der fantastischen Literatur wird er ein ziemlicher Schatz sein. Morning Courier. Es gibt sehr viele brutale Geschichten in dem Buch. Knickerbocker Magazine. Erzählt in einem lockeren und schlampigen Stil, selten variiert durch gebräuchlichere Zierden der Komposition, die über eine Robinson Crusoe-eske Art von erzählerischer Schlichtheit hinausgeht. New York Gazette. Die Herren Harper haben einen sehr außergewöhnlichen Band veröffentlicht, der von sich behauptet, eine Geschichte von Arthur Gordon Pym zu sein, der, so heißt es, kürzlich auf irgendeine traurige Weise dahingeschieden ist. Es wird angedeutet, dass Mr. Poe, der vielseitig gebildete Schriftsteller aus Virginia, etwas mit dem Buch zu tun hat. The Gentleman's Magazine. Nie ist ein unverschämterer Versuch unternommen worden, die Öffentlichkeit hereinzulegen. Den Kritikern der ersten Stunde zum Trotz hat Edgar Allan Poes Arthur Gordon Pym Generationen von nachfolgenden Autoren fasziniert und beeinflusst. Unter ihnen Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Robert Louis Stevenson, H.G. Wells, Wladimir Nabokov, Arno Schmidt. Dessen monumentalsperriger Essayroman Zettels Traum von 1970 ist durchzogen von Reflexionen zum Pym, in dem der Poe-Übersetzer Schmidt immer wieder Einlass in Poes Unterbewusstsein findet. Verleger und Regisseur Michael Farin hat ein Faible für kuriose, eigenwillige Texte und literarische Grenzgänger, die ihrer Zeit voraus oder einfach zeitlos sind. Unweigerlich musste er sich daher mit Arthur Gordon Pym befassen. Das ist der einzige lange Text von Edgar Allan Poe. Und ich habe den als Jugendlicher gelesen. Der hat mir ungeheuer gut gefallen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mehr genau, warum. Ich wusste nur, dass es mich tief beeindruckt hat. Dann habe ich den wieder gelesen und hatte gedacht, das ist ein Buch, das heutzutage so nicht mehr stimmt. Ich habe fast den Eindruck gehabt, dass es postmodern gesampelt ist. Es besteht aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Teilen. Edgar Allan Poe hat bestimmt ein Drittel des Textes von anderen Autoren übernommen, um es vornehm zu sagen. Kann hier auch eine Pause noch sein. Farin sammelte Material zum Roman. Illustrationen, diverse Ausgaben, Rezensionen, Querverweise, die Leseliste Poes. Er stellte eine Chronik zu seinem Leben und zur Veröffentlichungsgeschichte des Arthur Gordon Pym zusammen, nebst dessen diversen Fortschreibungen durch andere Autoren. Beispielsweise durch Jules Verne 1897, Charles Romain Daake 1899 und H.P. Lovecraft 1936. Durch seine Entdeckerlust und leidenschaftliche Recherche entstand ein kleines Gesamtkunstwerk, das so reichhaltig mit Informationen und Fußnoten versehen ist, wie keine Ausgabe des Romans je zuvor. Hans Schmidt und ich haben eine Ausgabe für den Mare Book Verlag vorbereitet. Und da wollten wir ursprünglich nur diesen Roman bringen in der ersten deutschen Übersetzung und wollten dann den ein wenig kommentieren. Wir haben dann aber festgestellt, dass die erste deutsche Übersetzung extrem viele Sachen weggelassen hat, sodass wir dann doch dazu kamen, eine Neuübersetzung, trotz Arno Schmidt, der das schon sehr hervorragend gemacht hat, nochmal neu anzufangen und haben dann die amerikanischen Fassungen uns angeschaut. Und diese amerikanischen Fassungen haben sehr, sehr schöne Anhänge. Also da sind die Apparate von zwei Leuten so präzise gemacht, dass man diese ganze Stimmung, aus der dieser Roman entstand, gut nachvollziehen kann. Und dann hat sich natürlich, nachdem man sich so hineinversenkt hat in dieses Thema und auch in diese Geschichte, noch die Möglichkeit ergeben, daraus ein Hörspiel zu machen, und die wurde dann ergriffen. Es war jetzt nicht mehr durchsichtig, sondern von einer milchigen Konsistenz und Tönung. Milchigen Konsistenz und Tönung. Es sind eigentlich zwei gegenläufige Bewegungen gewesen. Einmal ein Roman, der ohnehin schon sehr komplex ist und aus vielen Ebenen besteht, nochmal um die Fußnoten und Apparatstruktur zu erweitern und ihn quasi aufs Doppelte aufzublähen. Das war sozusagen die eine Geschichte mit dem Buch. Beim Hörspiel ist es jetzt umgekehrt. Da wurde das, was man angehäuft hat, wieder entschlackt. Das heißt, es wurde wieder das alles weggenommen, was in der Romanausgabe jetzt, die immerhin fast 600 Seiten umfasst, dazugetan wurde, wurde wieder dem entzogen. Und es wurde jetzt im Grunde wieder die sogenannte Jugendausgabe gemacht, die also nur noch auf die Handlung hin ausgerichtet ist. Verstärkt und erweitert um kleine, aber sehr präzise Anmerkungen, zum Beispiel die etymologischen Ideen, die Poe dazu hatte, sein ethnografisches Weltbild, was er da mit einbaut. Das wird aber immer nur sehr, sagen wir mal, angetextet. Das wird nicht ausgeführt, wie eben in den Fußnoten in der Buchausgabe. Und jetzt ist es so, dass es eigentlich eine sehr stark aufs Abenteuer hin konzentrierte Hörspielfassung ist, die aber mit so kleinen Widerhaken versehen ist. Das heißt, man kommt immer wieder ein bisschen entfremdet aus dieser Handlung heraus und wird immer wieder für einen Moment weggezogen und in eine andere atmosphärische Situation gestellt, und dann geht die Handlung aber sofort wieder weiter. Die ersten zwei Teile von Poes Geschichte des Arthur Gordon Pym aus Nantucket erschienen 1836 als Fortsetzungsroman in der Zeitung Southern Literary Messenger in Richmond, USA. Arthur Gordon Pym ist offenbar die erste Nummer einer Reihe aus der Pym-Familie. Wir hoffen, dass die, die noch kommen, die Lektüre mehr wert sein werden. The New Bern Spectator, North Carolina. Trotz wenig verheißungsvoller Aufnahme bei der Kritik kam es zwei Jahre später zu einer Buchausgabe im renommierten New Yorker Verlag Harper & Brothers. Doch auch hier floppte der Roman. Die damaligen Poe-Leser waren schlicht überfordert. In der Neuausgabe von Michael Farin und Hans Schmidt hat Poes Roman 24 Kapitel. Man kann sie grob in drei Blöcke unterteilen. Im ersten erzählt der junge Arthur Gordon Pym wie er 1827 als blinder Passagier auf ein Schiff gelangte, auf hoher See eine blutige Meuterei miterlebte, wie es danach zum Schiffbruch kam und später unter den dahintreibenden Überlebenden schließlich zum Ausbruch von Kannibalismus. Schon diese Inhaltsangabe mutet wie eine Parodie auf populäre Seefahrtsromane an. Hans-Dieter Gelfert in der Edgar Allan Poe-Biografie des C.H. Beck Verlags. Die Erzählung enthält nahezu alle typischen Versatzstücke des Genres. Selbst ein holländisches Schiff voller Leichen treibt an den Schiffbrüchigen vorbei. Der fliegende Holländer lässt grüßen. Im zweiten Teil der Geschichte werden die letzten beiden Überlebenden, Pim und der Matrose Peters, von einem Schiff gerettet, das auf dem Weg in die Antarktis ist. Dieser Teil ist gespickt mit genauen Positionsangaben, geografischen Informationen und Handbuchwissen zur Nautik, Meeresfauna und zur Entdeckungsgeschichte der südlichen Hemisphäre. Hier wird nicht mehr erzählt, sondern die Illusion eines wissenschaftlichen Reports geweckt. Im dritten Teil gerät das Schiff in eine Packeiszone, gelangt dann aber plötzlich wieder in wärmere Gewässer. Die Besatzung entdeckt das Land Tsalal, dessen Einwohner wild und gänzlich schwarz sind. Alles Weiße versetzt sie in Schrecken. Es kommt zu einem Massaker. Wiederum überleben nur Pim und Peters. In einem Kanu setzen sie nun ihre Reise fort, Richtung Südpol. Sie stoßen vor in eine weiße Welt voll weißer Vögel und treffen am Ende in einer Art Epiphanie auf einen weißen Riesen. Die Erzählung bricht abrupt ab, als das Kanu der beiden Abenteurer auf einen Katarakt zutreibt. Pim, der alle Fairnisse überlebt, ist eine Art Münchhausen in einem Milieu von makaberer Brutalität. Nur wenn man die Erzählung als parodistische Verulkung der Abenteuerliteratur liest, ergeben die unmöglichen Vorgänge einen Sinn. Der dritte Teil aber lässt sich nicht mehr als Parodie lesen. Hier gibt Poe ein erstes Beispiel für jene Grenzüberschreitungen, die er später immer wieder thematisiert hat. Sein Held Pim verlässt die Sphäre der wissenschaftlich beherrschten Welt und dringt in eine Vor- oder Überwelt ein, an deren Anfang oder Ende jene weiße Gestalt steht, von der die Spaltung in Schwarz und Weiß, in Gut und Böse ausgeht. Für Michael Farin und den Komponisten Zeitblom, die seit über 10 Jahren immer wieder zusammenarbeiten, ist die Inszenierung von Poes Pim als Hörspiel ein Wunschtraum. Diesmal ist es jetzt eine rein literarische Geschichte, aber eben auch mit dominantem Musikanteil. Musik ist für mich immer so etwas, was zwei Sachen ermöglichen soll. Einmal die Sprache klar und transparent werden lassen und andererseits aber auch die Handlung und die gesamte Stimmung vorantreiben. Und dieser Versuch jetzt, den wir mit Edgar Allan Poes Pim gemacht haben, ist ein ja, sehr treibendes literarisches Stück, was sehr auf Aktion angelegt ist. Also wir haben aus Spaß gesagt, unser Pulp Fiction, also etwas, was eine Geschichte einfach nur erzählt und auf jede Psychologisierung, auf jede Tiefendimension im psychologischen Bereich gänzlich verzichtet. Es wird wirklich nur Handlung geboten und die Musik treibt diese Handlung noch mal schneller und mehr fast härter voran. Wir arbeiten ja auch so zusammen, dass wir immer neue Atmosphären, Sounds, akustische Landschaften bilden. Also bei uns gibt es ja so gut wie keine Geräusche. Also alles, was die Geräusche normalerweise auch im Hörspiel so machen, baut die Musik eigentlich auf und ein. Beim Roman ist es so, dass die Fußnoten immer verschiedene Richtungen ermöglichen. Das Hörspiel ist jetzt sehr klar in eine Richtung drängend, nämlich auf diesen Höhepunkt, diese ja, große Reise in den Süden hin ausgerichtet. Und das bildet tatsächlich dann auch wie der Mahlstrom einen Sog ab. Das heißt, auch von der Musik her zieht es einen wirklich in diese Gegend und in eine neue Welt. Und dieser Mahlstrom, auch wenn die Hauptakteure, nämlich Pim und Peters, aus dem lebendig hervorgehen, ist es auch zugleich eine Todeserfahrung gewesen. Das heißt, sich aus dem Leben zu verabschieden, um dann aber trotzdem weiterzuleben. Expedition ins Imaginäre, Cherco Fata in die Zeit. Arthur ist ein Abenteurer, dazu noch einer ohne heldische Züge. Im Gegenteil, über weite Strecken des Buches ist er hilflos, ausgeliefert dem, was er gesucht hat. Bei seiner ersten Fahrt ist es die Urgewalt des Meeres, dann als blinder Passagier die meuternde Mannschaft. Schließlich sind es Hunger und Durst und eine ins Fantastische sich wandelnde Natur. Arthur ist überhaupt nur aufgebrochen, um genau das zu erleben, die Verstrickung in etwas, das Überwältigtwerden von Furcht und Elementen und, gegen Ende seiner Reise niederblickend aus schwindelnder Höhe, spricht er es aus, das Verlangen zu stürzen. Dass die Abenteuerlust, die Suche nach der Begegnung mit dem Fremden, eng verbunden ist mit der Sehnsucht nach Selbstauslöschung, wir ahnten es, Poe bekräftigt und gestaltet es. Poes gesamtes Werk stellt ein Universum der Angst dar. In dieser Welt ist mit der Todesgefahr immer auch die äußerste Erfahrung der Lebendigkeit verbunden, durch Gefühle der Unheimlichkeit, der Furcht oder sogar des Grauens. A pendulum dangling over my head.